Wir starten mit einer Kammeroper von Robert H.P. Platz, seit 2013 Professor für Komposition an der Hochschule für Musik Würzburg. Das Werk aus dem Jahr 1991 trägt den geheimnisvollen Titel »Dunkles Haus« und besteht aus 11 Phasen. Klaus Litterscheid schrieb das Libretto, das wiederum auf Texten von Heiner Müller basiert. Die Besetzung: Frau, Mann, Kind, Vogel, alter Mann, zwei Tonbänder und Kammerensemble. Wir hören eine Aufnahme mit Maria Husmann, Sopran, Michael Busch, Bariton, Udo Zickwolf, Schauspieler und dem Marstall-Ensemble der Bayerischen Staatsoper. Die Leitung hat Robert H.P. Platz. Yeah. Ein Tanzstuhl. Gassen der Angst. Abgemessen! Thank you. Nacht lebt. Meine Mutter, wo sind deine Hände? Kein Augenblick für Fragen. Wo ist dein Flüstern? Glas oder Spiegel, alles mit Angst bedeckt. Deine Nachtflügel schlagen über mir. Wie kann ich dich hören, wenn's Glas zerbrochen ist? Wohin gehen? Gehen. Weiter. Thank you. Komm zu mir, lieber, will auf hören wir es klingeln. Pferde galoppieren mit mir. Es ein weit wie Trost

Das Gefieder, das Gefieder, das Gefieder, das Gefieder. Dunkles Haus, eine Kammeroper von Robert H.P. Platz, aufgeführt von Maria Husmann, Sopran, Michael Busch, Bariton, Udo Zickwolf, Schauspieler und dem Marstall-Ensemble der Bayerischen Staatsoper unter der Leitung des Komponisten. Mit Musik von Max Beckschäfer dreht sich das Concerto Bavarese weiter. Er lehrt seit 2007 an der Hochschule für Musik Nürnberg. Beckschäfers Traumgeografie präsentieren der Bariton Christian Rieger und das Orchester Jakobsplatz München. Verwandelt ist, verwaist ist. Es jagt der Wind des alten Hasses durch die Gassen. Thank you. Zerstört es, eben geht. Das einst dass die Fremde heilig mir geworden. Heißt es Traues, lächelnd leise Stunde zwischen Neuen und verlorenen Orten, spann der Traum nun seine Wie alt meine Haar im Sommer Das war die Traumgeographie von Max Beckschäfer, zum Klingen gebracht vom Bariton Christian Rieger und dem Orchester Jakobsplatz München unter Daniel Grossmann. Den Schlusspunkt im Concerto Bavarese setzt die in Rumänien geborene und in Deutschland lebende Komponistin Violeta Dinescu mit dem Stück Nicht feuchter. Am Klavier Sorin Petrescu. Nicht feuchter. Ein Klavierstück von Violeta Dinescu, interpretiert von ihrem rumänischen Landsmann Sorin Petrescu.